WDR 2 Nachrichten. Um 18 Uhr mit Hajo Felten. Der Schlichter im Streit um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, der frühere CDU-Generalsekretär Geißler, hat seine Arbeit aufgenommen. Er führte erste Gespräche mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Mappus, Bahnchef Grube und dem grünen Politiker Kretschmann. Stuttgart, Sibylle Greta. Dabei hat er bereits erreicht, dass während der Schlichtungsgespräche an Stuttgart 21 nicht weitergebaut wird und dass ein Vergabestopp eingehalten wird. Ein Zugeständnis der Stuttgart 21-Befürworter, dass sie den Gegnern bis heute versagt hatten. Dagegen dürften gewaltfreie Demonstrationen weitergehen. Schließlich sei das Demonstrationsrecht ein hohes Gut, so Geißler. Die Schlichtungsgespräche sollen Ende nächster Woche beginnen und befristet sein. Alle Fakten, Zahlen und Einschätzungen müssten auf den Tisch. Die Argumente von Befürwortern und Gegnern müssten ernsthaft gegeneinander abgewogen werden. Für eine Alibi-Veranstaltung gebe er sich nicht her, sagte Geißler. Er wolle befrieden und habe sich als Schlichter aus Liebe zu Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Bei einem Selbstmordanschlag in Nordafghanistan ist ein Bundeswehrsoldat getötet worden. 6 weitere Soldaten wurden verwundet. Die deutsche Einheit der internationalen Schutztruppe hatte den Auftrag, eine Zufahrtsstraße zu sichern. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in unmittelbarer Nähe der Patrouille in die Luft. Bundestag und Bundesregierung reagierten mit großer Betroffenheit. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem feigen Anschlag. Auch Außenminister Westerwelle verurteilte das Attentat auf das Schärfste. Der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa wird in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften würdigte ihn für seine scharf gezeichneten Bilder des Widerstands, der Revolte und der Niederlage des Einzelnen. Der 74-jährige Autor und Journalist gilt als einer der führenden Schriftsteller Lateinamerikas und ist auch in Deutschland mit seinen Romanen überaus erfolgreich. Der neue ARD-Deutschland-Trend wirft ein Schlaglicht auf die große Distanz zwischen Politik und Bürgern. Der Umfrage von Infratest DIMAG zufolge meinen 80% der Deutschen, dass wichtige Entscheidungen getroffen werden, ohne die Interessen der Menschen zu berücksichtigen. Sogar 85% sagen, die meisten Politiker wüssten nicht, was im richtigen Leben los ist. Und 94% halten es für wichtig, auf die Straße zu gehen, damit die Politik ihre Meinung überhaupt zur Kenntnis nimmt. Aus Köln, Jörg Schönborn. Diese Grundstimmung erklärt den breiten Widerstand gegen das Projekt Stuttgart 21. Hier sind es rund 3/4 der Befragten, die Sympathie für die Demonstranten äußern und einen Baustopp für den richtigen Weg halten. Die Grünen profitieren von dieser Stimmung und erreichen mit 20% ihr Allzeithoch im Deutschlandtrend. Ihre Gewinne gehen zulasten der SPD, die auf 27% abrutscht. Die Union kommt auf 32%. Die Linke mit 11% und die FDP mit 5% sind seit Wochen kaum verändert. In einer anderen strittigen Frage ist das Land gespalten. Dass der Islam, wie von Bundespräsident Wulff gesagt, inzwischen ein Teil Deutschlands sei, finden 49% der Befragten richtig, 47% falsch. Alle Zahlen aus dem Deutschlandtrend heute Abend in den Tagesthemen. In der nordrhein-westfälischen CDU rumort es. Die 54 hauptamtlichen Kreisgeschäftsführer der Partei wählten heute demonstrativ Bernhard Herzog zu ihrem neuen Sprecher und damit zum Mitglied des CDU-Landesvorstands. Herzog war Anfang der Woche von anonymen Gegnern in der Partei vorgeworfen worden, der Kopf des Intrigensumpfes bei der Landes-CDU gewesen zu sein. Aus Düsseldorf, Stefan Lauscher. Es ist nur eine Personalie, aber eine, die viel über den inneren Zustand der NRW-CDU verrät. Seit Monaten gibt es Grabenkämpfe in der Partei. Ständig werden über Zeitungen und Internetblogs neue, unangenehme Interna durchgestochen. Zielscheibe aktuell der Kandidat für den Parteivorsitz, Ex-Familienminister Armin Laschet und eben Bernhard Herzog, der frühere stellvertretende Landesgeschäftsführer. Er soll, so lauten die Vorwürfe, überhöhte Spesenrechnungen und Knöllchen über die Partei abgerechnet haben und der Maulwurf sein, der seit Monaten interne E-Mails weitergibt. Herzog bestreitet das vehement und spricht von unwahren Tatsachenbehauptungen. Von der Bild-Zeitung verlangt er eine Unterlassungsverpflichtung, andernfalls will er sie verklagen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Abend meist gering bewölkt und trocken. Nur stellenweise halten sich ein paar Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. In der kommenden Nacht lockern die Wolken weiter auf und die Werte gehen auf 13 bis 10 Grad zurück. Morgen meist sonnig bei Werten bis 22 Grad. Und auch in den darauffolgenden Tagen viel Sonne, am Samstag bis 21 Grad und am Sonntag höchstens 18 Grad. Die Zeit 18:05 Uhr.